dich immer für alle Zeiten leiten und begleiten. Du bist mein Talisman, ich bin in deinem Bann. Seitdem ich dich gefunden, werden Stunden zu Sekunden. Du sollst mein Glücksstern sein. We'll be right back.